Und als Isa mit den klaren Beweisen kam, sagte er, »Ich komme ja zu euch mit der Weisheit, und um euch einiges von dem klarzumachen, worüber ihr uneinig seid, so fürchtet Allah und gehorcht mir.«